Die Blumen von Friedrich von Schiller. Kinder der verjüngten Sonne, Blumen der geschmückten Flur, euch erzog zu Lust und Wonne, ja, euch liebte die Natur. Schön das Kleid mit Licht gesticket, schön hat Flora euch geschmücket mit der Farben Götterpracht. Holde Frühlingskinder, klaget! Seele hat sie euch versaget, und ihr selber wohnt in Nacht. Nachtigall und Lärche singen euch der Liebe selig los, gaukelnde Sylphiden schwingen, buhlend sich auf eurem Schoß. Wölbte eures Kelches Krone nicht die Tochter der Dione schwellend zu der Liebe fühl? Zarte Frühlingskinder, weinet! Liebe hat sie euch verneinet, euch das selige Gefühl. Aber hat aus Nannis Blicken mich der Mutterspruch verbannt, wenn euch meine Hände pflücken, ihr zum zarten Liebespfand, Lebenssprache, Seelen, Herzen, stumme Boten süßer Schmerzen, goss euch dies Berühren ein, und der mächtigste der Götter schließt in eure stillen Blätter seine hohe Gottheit ein.